Irgendein Beatles-Jubiläum ist immer und so findet sich auch immer ein Anlass, sich noch einmal mit der Band zu beschäftigen. Aus den Archiven nimmt den 50. Jahrestag der Erstveröffentlichung des ersten Beatles-Albums zum Anlass, ein ganz besonderes Rias-Feature zu den Fabulous Four auszustrahlen. Am 22. März 1963 erschien Please Please Me, die erste LP, auf der neben dem Titelstück auch weitere Klassiker wie Love Me Do und I Saw Her Standing There zu hören waren. Gut 10 Jahre später, die Beatles waren seit mehr als 3 Jahren aufgelöst, widmete der Rias jeden Beatle ein eigenes langes Porträt. Autor dieser Porträts war Barry Graves, oberster Popmusikerklärer des Westberliner Senders und experimentierfreudiger Moderator. Für seine Beatles-Reihe wählte er nicht die übliche Form solcher Porträts, also Beatles-Musik plus Beatles-Töne aus dem Archiv plus Zeitzeugen plus Wegbegleiter plus Experten, was vermutlich immer noch eine recht anständige Sendung ergeben hätte. Er entschied sich stattdessen dafür, die Biografien der Liverpooler Musiker oder eigentlich eher ihren Mythos und ihr Klischee zu inszenieren. Und das mit einer eindrucksvollen Besetzungsliste, in der unter anderem der junge Christian Brückner als John Lennon auftaucht. Er, also John Lennon, stand im Mittelpunkt des ersten Porträts der Reihe, das Sie hier am letzten Freitag hören konnten. Heute folgt mit Baby, You're a Rich Man der zweite Teil. In der Hauptrolle Paul McCartney, gespielt von Gert Bückmann. Liebe gute Fee, erzähl uns noch ein Märchen. Oh ja, erzähl uns noch eine schöne Geschichte. Was möchtet ihr denn hören? Erzähl uns das Märchen von der wilden Jucke und dem vorlauten John. Oh ja, bitte, bitte. Aber Kinder, das habe ich euch doch schon erzählt. Erinnert ihr euch denn nicht? Aber passt auf, ich habe eine andere schöne Geschichte für euch. Now it's time to say. Er las immer die richtigen Bücher, ging stets in die richtigen Theaterstücke und besuchte nur die richtigen Ausstellungen. Und während er all das tat, was richtig war für einen tüchtigen Jungen, der vorwärts kommen wollte, träumte er davon, eines Tages eine richtige Millionärstochter zu heiraten. Sie wird übers Meer kommen, und ihre Augen werden wie Fotolinsen blitzen. Ihr Haar wird wie eine Fahne aus Goldstaub im Wind wehen. An ihrer weißen, schlanken Hand wird sie eine Tochter halten, die Heidekraut heißt. Und sie wird zu mir sagen: Ich habe schon viele gehabt wie dich. Aber wenn ich nachts neben ihnen lag, haben sie in ihren Albträumen immer nur deinen Namen geflüstert. Und da habe ich mir gedacht, warum soll ich mit ihnen darunter leiden, dass du nicht da bist? Und doch so gegenwärtig scheinst. Ich will dich kennenlernen. Ich will erfahren, wer du bist. Du schöner Junge aus dem Norden Englands. Mit den träumerischen Augen. So tief wie schottische Bergseen. Mit den lockenden Lippen. Eines walisischen Hirtenknaben. Mit dem samtweichen Haar. Wie ein kostbares Schoßtier. Ich möchte nachts in deiner Gitarre schlafen. Ich möchte auf deinen Schallplatten in Verzückung wirbeln. Ich möchte dein einziges Publikum sein. Dein Fan der letzten Stunde. Dein Freizeitmädchen für die Ewigkeit. So wird sie reden. Und sie wird den goldenen linken Continental vor der Tür mit laufendem Motor abstellen, wird ihre Diamantenfinger auf meine Klingel drücken und im schönsten, reinsten Börsenenglisch Silberdollar zu mir sprechen. Und ich werde sagen: Linda, ich kenne die Eastmans am East River und ich weiß, dass du über meine armseligen Schätze an goldenen Schallplatten nur lächeln kannst. Aber ich weiß, dass du mich nicht um meines Geldes wegen lieben musst. Genauso wie ich dich trotz deines Reichtums liebe. Jedoch gerade das Gefühl von gegenseitiger Unabhängigkeit führt uns im materiellen Alltag zusammen. Und zum immateriellen Feierabend wirst du sicherlich erleichtert denken. Ich bin zu einem auserwählten schönen Jungen aus dem Volk herabgestiegen. Ich bin mit Niveau herabgestiegen. Und ich werde die treuen Schlosshunde streicheln und zufrieden denken, du bist aufgestiegen ohne Klassenkompromisse. Du bist dir und deinen Träumen treu geblieben. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Sag mal, musst du die Musik so laut hören? Das ist ja grauenhaft. Ich weiß nicht, was du hast. Der singt doch sehr schön. Das ist mal wirklich eine kultivierte Stimme. Kultiviert? Was du für ein Blech redest. Wenn du kultiviert sagst, dann sage ich dir tot. Mausetot. Mauserattenspinnentot. Richtige bourgeoise Scheiße. Sowas hörst du dir an als Arbeiterfrau. Also sag mal, bei dir ist wohl die Klinke locker. Was hat denn das mit Arbeiterfrau zu tun? Du solltest eigentlich wissen, was gute Musik ist. Wofür gehst du denn auf eine ordentliche Schule? Der Mann hat Niveau, was man beispielsweise von deinen Freunden nicht sagen kann. Aha, von wem denn zum Beispiel? Ja, das kannst du dir schon denken. Dieser John ist doch ein ganz ausgekochter Bursche. Richtiges Früchtchen. Ist ja auch kein Wunder bei der Familie. Was kann der dafür, dass sein Oller abgehauen ist, kaum, dass seine Mutter unter der Erde war? Ja, nun wohnt er bei seiner Tante und da ist er genau vom Regen in die Traufe gekommen. Für die war ja nichts wichtiger, als ihm eine Gitarre zu kaufen, damit er ja viel aus dem Haus ist und in diesen Gammelspelunken übt. Ihr habt mir doch auch eine Gitarre geschenkt. Das, Paul, ist doch ganz was anderes. Du hast die Gitarre schließlich als Belohnung bekommen, dafür, dass du zum zweiten Mal Klassenbester in englischer Literatur geworden bist. Du bist nicht so wie dieser Lennon, denn deine Eltern sorgen für dich. Und du dankst es ihnen durch gute Leistung. Mach du nur ein Muttersöhnchen aus mir. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Ist Paul dann wirklich ein Muttersöhnchen geworden? The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. Ist Paul dann wirklich ein Muttersöhnchen geworden? Ist das denn was Schlimmes? Nun, Kinder, das ist nicht so einfach zu erklären. Paul ist viel in seinem Leben bemuttert worden. Oft von jungen, hübschen Damen, die selbst noch eine Mutter nötig gehabt hätten. Wenn du dir auch die Wimpern tuschst, ich liebe dich trotzdem. Paul, du hast auf meine letzten beiden Briefe nicht geantwortet. Und am Bahnhof habe ich auch vergeblich auf dich gewartet. Ich habe dir doch meine Adresse und Telefonnummer in den Gitarrenkasten gelegt. Paul, alle sagen, du liebst Jane Escher. Du musst mich mal anrufen, um die Sache zu klären. Sonst mache ich mich ja von meinen Schulfreundinnen lächerlich. Ich habe ihnen nämlich erzählt, dass wir so gut wie verlobt sind. Du hast mich beim letzten Konzert so komisch angesehen. Ist es etwa aus zwischen uns? Du hast dich schon wieder mit dieser blöden Ziege im Fernsehen blicken lassen. Machst du dir nichts aus mir, weil ich nicht so große Brüste habe wie sie? Many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. And still, weißt du, John? Wenn wir vor denen verrückt spielen und sie noch verrückter machen, als wir selber sind, tun die mir immer leid. Wieso? Weil du immer noch solche grässlich falschen Bassgriffe drauf hast? Quatsch da nicht. Nee, die tun mir leid, weil die wohl auch noch in 5 Jahren in diesen vermieften Schuppen rumhängen werden. Das ist doch prima. Es geht doch nichts über ein treues Publikum. Ja, glaubst du denn, wir sind dann noch da? Wer weiß, wo wir denn schon sind. Und du und Pete wahrscheinlich als Chefabstauber in einem feudalen Antiquariat auf der Hauptstraße. Und du und George sind sicherlich längst schon unter die Räder einer ausgebufften Polizeirazzia gekommen oder Wienern gebrauchte Autos. Du quatscht und quatscht und quatscht. Bei dir weiß man nie, wann du mal ernst bist, Nate. Wir sind dann mächtig raus. Wir werden eine Musik machen, da können diese abgefuckten Schlagerfatzken in London nur noch die Kurve kratzen. Und jeder Singvogel unter 20 wird unsere Platten kaufen. Sich unser Bild in Spind pinnen und nachts die Hand unter die Bettdecke stecken und völlig hingerafft flüstern. Paul, oh Paul, ich liebe dich, Paul. Na, du wickst dir bloß nicht selber einen runter. Gerade nach dir werden die sich einen Kampf schreien. Wieso? Sieht doch gut aus, oder? Ach, das ist doch egal. Jedenfalls werden wir Geld haben. Wir werden in den schönsten Hotels wohnen, mit den ersten Kästen. Und werden uns in den Seidenvorhängen suhlen, über die Teppiche wälzen, die Beine über die Rokokosessel schmeißen und mit einer goldenen Spritzpistole nach der Klingel zielen. Die Rechnung bitte, Freunde. Wir ziehen morgen in den Buckingham-Palast. Was willst du denn in dem doofen Puff? Mit der Königin linieren. Da reden wir nicht über das Wetter oder sowas, nein. Die Lisbeth wird mit ihrer Krone gegen das Sektglas klimpern und zu mir sagen: Paul, ich habe alle ihre Platten. Und ich muss gestehen, sie offenbaren ein beachtliches Talent. Und ich werde natürlich ein bisschen rot und ich werde ihr direkt in die diamantenglitzernden Augen gucken und zu ihr sagen: Madam, ihr Kompliment raubt mir die Worte. Paul, ich werde Ihnen einen Orden verleihen für Verdienste um die Musikkultur des Vaterlandes. Und außerdem erhalten Sie auf Lebenszeit ein gratis Abonnement der Financial Times. Und darauf sagst du, aber Majestät, was soll ich mit zwei Zeitungen? Ich lese doch schon jeden Tag den Daily Worker. Ja. Mach doch diese laute Musik aus. Dabei kann man ja gar nicht träumen. Willst du denn jetzt träumen? Aber sicher. Ein bisschen. Und vielleicht auch noch etwas mehr. Woher kommst du nochmal? Aus Liverpool. Ah, ja. Ja, aus dieser grässlichen Hafengegend. Bist du etwa zur See gefahren? Nein, in unserer Familie gibt's keine Seeleute. Aber mein Vater hat unten in so einem Baumwolllager gearbeitet. Oh, hör doch auf mit diesen Geschichten. Ich mag nichts von diesem Schmutz und diesem Elend hören. Womöglich bist du noch in einem Jutesack zur Welt gekommen. Ja, und du wohnst hier in London? Hm? Ja, natürlich. Weißt du, ich brauche diese Stadt mit ihren Energien. Das ist wie Elektrizität, verstehst du? Mhm. Also ich könnte nie in so einem Provinznest wohnen, aber nette Jungs gibt's ja da wohl auch. Das sieht man ja an dir. Du bist ein saftiger Bursche. Mal was anderes als diese bebrillten Eunuchen aus der Börse oder diese geleckten Schwulen vom Theater. Ah, da kommst du mit einer Menge interessanter Leute zusammen, ne? Natürlich. Was kannst du bei einem Model anderes erwarten? Zumal bei einem Topmodel wie mir. Was machst denn du hier in London? Besuchst du deine Tante in der Stadt? Nee, ich bin hier mit einer Band. Wir haben bei Parlophone eine Platte aufgenommen. Parlophone? Mhm. Ah, ja. Die Plattenfirma. Eine Platte habt ihr aufgenommen? Was denn? Mit Volksliedern? Ach. Mit Hafenschwenken? Quatsch, mit Schlagern. Love Me Do. Love Me Do heißt unsere Platte. Kenn ich nicht. Ist die unter den ersten 10? Ich höre so selten Radio. Du, wir waren doch schon im Fernsehen. Nein, das ist ja fantastisch. Dann seid ihr ja richtige Stars. Dann ist ja mein süßer kleiner Seemann ein richtiger Star. Oh, das müssen wir aber feiern. Du musst mich heute Abend zum Tanzen einladen, ja? Da gibt's jetzt am Marble Arch eine schicke Twist-Diskothek. Ich kenne den Jungen an der Tür, da kommst du ohne Schwierigkeiten mit rein. Wir spielen heute Abend. Was denn? Am Samstag arbeitest du auch? Gerade da gehen doch alle tanzen. Wolltest du eben auch tanzen gehen? Ja, aber wo ich hin wollte, da spielen sie Platten. Das ist doch viel besser als diese Bands. Die klingen ja doch sowieso nie so wie im Rundfunk. Ja, wer weiß. Wenn ihr eines Tages mal so einen richtigen Hit habt, vielleicht wird er dann auch überall in den Diskotheken gespielt. Du, wie heißt denn deine Band überhaupt? Wir nennen uns die Beatles. Beatles? Hm. Also das finde ich ja ganz herzallerliebst. Wie viele Käfer seid ihr denn? Wir sind jetzt 4. Vier Schlagerkäfer und du krabbelst wohl als Oberkäfer auf dem Podium rum, was? Ich spiele Bassgitarre und singe, aber wir schreiben uns mit EA, das kommt nämlich vom Beat. Ach so, das klingt ja sehr gefährlich. Eine Schlägertruppe also. Oh. Hirschkäfer mit gefährlichen Klauen, ihr rennt wohl in Leder rum, was? Ja, manchmal. Also, mein Süßer, dann bist du ja sowas wie ein gefallener Schlagerengel, ein ganz böser Knabe. Du brauchst dich nicht zu beherrschen, du kannst mich ruhig härter anfassen, wenn dir danach ist. Also, wenn ich das meinen Freundinnen erzähle, ein Schlagerwüstling hilflos ausgeliefert, aus Liverpool, vom Hafen. Ja, komm, hör auf mit dem Quatsch, übertreib's doch wirklich. Wir machen einfach nur nette Musik, die die Leute unterhalten soll. War das die Frau von Paul? Nein, das war nur eine Freundin. Ist sie später seine Frau geworden? Aber Kinder, das war doch nur ein Mädchen und keine Prinzessin. Paul hat aber nie aufgehört, von einer Prinzessin zu träumen. Ich treibe übers Meer auf einem elfenbeinweißen Piano. Schon lange habe ich die Gitarre hinter Glas gelegt, meine Hände einer spanischen Maniküre anvertraut, die mich salbt und mir die Zukunft sagt. Eine Prinzessin wird über den Regenbogen gleiten, wird die Sterne am Saum ihres Hermelinmantels mit sich herabziehen, wird sich zu mir hinunterbeugen und flüstern: Oh, Paul, du schöner Junge aus der rauen Stadt am Meer. Ich werde dein unruhiges Herz laben. Bei mir findest du den Frieden. Bei mir hat die letzte Tournee ein Ende. In meinen Armen vernimmst du den letzten Akkord der letzten Schallplatte. Komm, teil deine Tantiemen mit mir. Lass uns gemeinsam auf deinem Ruhm ausruhen. Das möchte ich gern. Doch, was kannst du mir geben? Ich gebe dir die Wärme eines wohlversorgten Elternhauses. Die Herzlichkeit behüteter Jugendjahre. Die Sanftheit umfassender Bildung. Den Glanz gesellschaftlichen Respekts. Du bist meine Prinzessin. Und du mein Selfmade-Prinz. Emporgestiegen zu den Unsterblich-Sterblichen aus eigener Kraft. Hihi, Hilfe. Ich glaube, mich laust was. Ich fühle mich schlapp, mein Akku braucht eine Ladung. Wovon redet ihr eigentlich? Junge, mir macht's nichts aus, wenn wir aus sind, aber aussteigen ist was anderes als ausflippen. Was quatschen, nur so quergestreift? Ich rede wie ein Schottenmuster, weil mir ganz schickig ist. Ganz glänzschickig. Was spinnt ihr? Schnappt ihr über, zieht euch mal die Schrauben nach. So nimm denn meine Hände. Und verführe mich. Wer sowas sagt, der schändet Mutter Kirche. Aber weiß doch jeder, dass sie nur eine falsche Schwester war. Elinor. Elinor was? Honigmund. Elinor, ich weiß nicht was. Die hat ein Loch in der Dachrinne, da tropft es. Und tropft es. Und tropft es. Jemand schmiert ihr Wachs in den Nüstern. Sie schnappt Porridge und wie hat Kartoffelchips. Eleanor Rigby. Eleanor Rigby? Die hat sich neulich noch im Parlament bekleckert. Vielleicht mit Harold Wilsons triefäugigen Gewerkschaftstag. Oh wei, du feister Kommi, du bist behämmert. Hier pieke ich mit der Sichel in den... Sag nichts, was mich erröten lassen könnte. Für meinen nächsten Fellini muss ich blau anlaufen. 8,5, du hast ja auch nicht gerade den längsten. Wenn das der Papst hört, dann gibt's aber nichts zum Abendmahl. Eleanor Rigby stirbt in der Kirche. Im Arm die geklaute Monstranz. Du entweihst alles, Goim. Mit einem Streichquartett. Mit einem was Quartett? Mit einem Streichquartett. Ich will das Lied mit dem Streichquartett. Bei dir fiebt wohl die Orgel auf dem letzten Loch Ness, was? Sprich Klartext, Bruder. Was soll die Bratsche da in deiner Hand? Das sind schöne Klänge, da wird das Herz ganz weich. So weich wie Butter und vielleicht auch noch so ranzig. Und wo bleibt das Schlagzeug beim Streichquartett? Klingt erhaben, kultiviert. Das muss ich ja erschütternd anhören, wenn Tschaikowski da nicht sein Grab vollflennt. Paul hat nicht mehr viel Talg auf dem Docht. Dann muss ich wohl auch noch im Frack spielen, was? Ich hab noch nie mit einer Viola im Bett gelegen, aber eine Bratsche ist schon fast Pornografie. Also mach dir mit. Nie sollst du mich befummeln, sprach Genoveva mit dem Taubenblick. All die armen Leute. Wo kommen sie bloß her? Was ist bloß Ihr Begehren? Treten Sie doch bitte näher. Ringo, hör auf zu reimen oder ich fress dich. Wenn sie reich, hip oder irgendetwas Besonderes gewesen wäre, dann hätte sie gut die Titelheldin eines Films der neuen Welle sein können. Jede Handbewegung eine Ewigkeitsgeste in Cinemascope Verité. Aber sie ist ziemlich gewöhnlich und vor allem langweilig. Eine Kirchgängerin. Wo sind all die armen Leute? Wo sind all die armen Leute? Eleanor Rigby. Bückt sich nach Eis in einer Kirche, wo eine Hochzeit voran. Lebt tief im Tran. Wartet am Fenster, trägt das Gesicht aus dem tönernen Tropf an der Tür. All die armen Leute. All die armen Leute. All die armen Leute. All die armen Leute. Wo kommen Sie bloß her? Wo gehören Sie immer hin? Vater McKenzie. Vater McKenzie. Vater McKenzie. Vater McKenzie. Vater McKenzie. Schreibt die Worte für eine Predigt, die niemand versteht. Keiner kommt näher. Seht ihn noch schuften. Stopft seine Socken bei Nacht, wenn keiner ihn sieht. Was kümmert er sich? All die armen Leute. Wo kommen Sie Rigby. Eleanor Rigby. Eleanor Rigby starb in der Kirche und kam mit ihrem Namen ins Grab. Niemand. Vater Mackenzie wischt sich den Staub von den Händen, als er den Friedhof verlässt. Niemand. Niemand. Niemand. Niemand. Eleanor Rigby. Und so sangen sie viele schöne Lieder. Hat die Prinzessin auch die Lieder gehört? Nicht nur die Prinzessin. Überall, auf Marktplätzen, in Schenken, bei festlichen Umzügen und am Königshofe wurden ihre Lieder gehört, nachgesungen und verkauft. Wie ich gerade von Mr. Epstein über Telex erfahren habe, werden wir das alleinige Recht erhalten, Lizenzen für Beatles-Produkte zu vergeben. Was sind die Bedingungen? Oh, wir von Stimesack zahlen 10% von allen Lizenzhonoraren an Epsteins Firma NEMS. Das ist nicht hoch. Ja, dafür wird er das Geld 7 Tage nach unserem Zahlungseingang auf seinem Bankkonto haben. Gibt es denn überhaupt Lizenzanträge für Beatles-Produkte? Meinen Sie, wir hätten sonst das Geschäft angefangen? Hier sehen Sie jeden Tag Dutzende, zig neue Anträge. Also was die alles mit dem Namen oder dem Bild der Beatles anstellen wollen. Posters, T-Shirts, Hüte, Armbanduhren, Brillen, Tassen, Bestecke, Perücken. Einer will sogar eine Champagnermarke nach den Beatles benennen. Wie sind die ausgekommen? Wie Sie vielleicht wissen, arbeitet in Amerika für uns die Lizenzfirma Celtic. Das ist das Wort Beatles rückwärts buchstabiert. In einem Bericht über diese Firma hat das Wall Street Journal kürzlich geschätzt, dass allein die Amerikaner 50 Millionen Dollar für diesen Beatles-Krimskrams ausgeben werden. Nach unseren Berechnungen dürfte es weltweit zu Gesamtumsätzen bis zu 100 Millionen Dollar kommen. Das war im Jahre 1964. Bald darauf fand Brian Epstein, der Manager der Beatles, dass die Lizenzfirmen zu viel am Namen seiner Schützlinge verdienten. Hat er ihnen verboten, den Namen der Beatles zu gebrauchen? Nein, er hat den Abgabensatz von 10% auf 45% erhöht. Wissen Sie, was ich mich bei diesem ganzen Hin und Her frage? Ist bei denen eigentlich auch mal von Musik die Rede? Und die Violine ist doch das schönere Instrument. Das konnte ich in Liverpool nicht wissen. Im Kreischen der Hafenkräne wäre mir die Sacken zersprungen. Und irgendeine Straßengang hätte mir sicher den Bogen zerbrochen. Oder George, dieser Tollpatsch. Der Name Stradivari ist doch viel schöner als Gibson oder Framus. Da schimmert Marmor durch. Den möchte ich in feierlichen, goldenen Buchstaben schreiben. Da soll nicht nur eine Violine sein. Ein ganzes Orchester muss her und kein Schulorchester. Keine Universitätskapelle. Die Londoner Symphoniker, das Londoner Philharmonische Orchester. Und sie werden da in ihren unbequemen Frack sitzen. Und keiner wird sie fragen, ob sie sich schämen, unsere Lieder zu spielen. Sie werden sie spielen, weil wir groß sind. Weil wir so groß sind, dass keiner mehr gegen uns sein kann. Und sie werden meine Lieder spielen und der philharmonische Chor der Johns Texte singen. Sie werden ihre edlen Münder aufmachen, die Goldzähne zeigen und aus ihren gesalbten Kehlen wird das erklingen, was zwei Jungs aus den schmuddeligen Vororten geschrieben haben. Und im Parkett und auf den Rängen werden feine Leute sitzen. Und sie werden nicht wagen, über unsere wilden Haare zu spotten, uns wegen unserer hochhackigen Schuhe und dicht beringten Finger zu verlachen. Denn was wir machen, ist Kunst. Jeder Kritiker, von der Times abwärts, wird es Ihnen bestätigen. Und da Sie immer der Times glauben, werden Sie ein Einsehen haben, dass die neue Kunst zottelmähnig und in Brokathosen daherkommt. Sie werden Ihre Juwelen schütteln, die weißen Handschuhe sanft gegeneinander schlagen und sich adelig anlächeln. Dieser Junge da vorne, der gehört zu uns, werden Sie mit kostbarer Stimme flüstern. Und ich werde auf dem Podium stehen und die Vermählung der erhabenen Kunst des Abendlandes mit den naiven Artikulationen eines Baumwollhändlerkindes bekannt geben. Das ist der wahre Sieg der Volkskunst. Das ist die musikalische Revolution des Proletariats. Mick Jagger. Emanzipation ist schön und gut, aber wenn ich Paul wäre, würde ich meine Alte nicht ans Piano ranlassen. Linda Eastman, ein wohlerzogenes, hübsches, jüdisches Mädchen aus einer Familie, die reich genug war, sich mehrere Häuser in eleganten Vororten und ein Apartment auf der Park Avenue leisten zu können. Ihr Vater Lee, ein renommierter Rechtsanwalt und Finanzberater, machte sie mit den richtigen Leuten bekannt, schickte sie zu Ausstellungseröffnungen ins Museum of Modern Art und glaubte, sie so auf den richtigen Weg der höheren Tochter geleitet zu haben. Aber schon in der Highschool interessierte sich Linda hauptsächlich für Männer. Ich bin mir nicht ganz sicher, Lillian, aber ich glaube, er hat mich angelächelt. Na wer denn, meine Liebe? Ich platze vor Neugier. Paul. Was denn? Paul Butterfield? Nein, schlimmer. Paul McCartney. Mein Gott, ich werde verrückt. Bist du sicher? Gibt es untrügliche Zeichen? Tja, also... Du musst dir sicher sein, sonst ist das Ganze nur eine halbe Sache. Was um alles in der Welt soll ich denn tun? Lass mich mal schnell überlegen. Ach, das geht auch nicht. Nein, mach Folgendes. Schreib deine Telefonnummer auf einen Zettel und gib sie ihm einfach. Sag mal, was Originelleres fiel dir wohl nicht ein. Was meinst du, wie viel Zettel der im Laufe des Tages zugesteckt bekommt? Rede nicht lange. Versuch's doch einfach. Ich habe ein untrügliches Gespür dafür, dass du genau das Richtige machst. Und tatsächlich, Paul nahm den Zettel und rief Linda am nächsten Tag an. Tage für die beiden Jungverliebten. Aber konnte Linda sicher sein? Was würde werden, wenn Paul nach London zurückkehrte? Würde ihre Liebe stark genug sein, die Trennung zu überbrücken? Lillian, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe nach London. Linda, du weißt, dass du viel riskierst. Und was ist, wenn du enttäuscht wirst? Du, da bin ich mir sicher. Wir passen zusammen. Ich bin genau das, was Paul fehlt. Wie recht sie hatte. Wie wahr ihr Herz sprach. Als Paul 1968 nach New York kam, konnte Linda ihre Freunde stolz fragen: Ratet mal, wer bei uns heute Abend Babysitter macht. Linda hatte eine Tochter Heather aus einer ersten unglücklichen Verbindung. Würde Paul seine Zuneigung auch auf das Kind ausdehnen? Würde Heather den neuen Stiefvater in ihr Herz schließen? Alles fügte sich zum Guten. Pauls natürliche, bescheidene Art überwand jede Scheu und Fremdheit. Und schon bald fand er bei Linda und Heather die familiäre Geborgenheit, die er immer gesucht und in den turbulenten Jahren mit den Beatles so schmerzlich vermisst hatte. Hören Sie mir doch auf mit den McCartneys. Die sind ja scheiß konservativ geworden, seitdem sie verheiratet sind. Häuslich und langweilig. Die kiffen nicht mal mehr, weil sie glauben, dass das kindisch ist. Da sitzen sie auf ihrer Heidschnuckenfarm in Schottland und Paul streut Futter für die Hühner, während Linda die Specksuppe anrührt. Naja, McCartneys Platten sind ja auch danach. Bei denen dreht sich alles um Geld. Linda hat Paul auf einen ganz miesen Bubblegum-Musiktrip gebracht. Ich habe die noch nie in ihrem Leben Piano spielen sehen. Aber jetzt hängt sie am Synthesizer und macht bei den Wings auf Rock Queen. Man könnte meinen, die beiden finden ihre Spießbürgerlichkeit auch noch schick. Ach, sind wir toll. Wir schreiben unsere Lieder gemeinsam im Ehebett. Ich finde den Dreh nicht. Wenn ich nicht wäre, dann würde John doch nur noch Zickigkeiten schreiben und die Leute würden sich fragen, was soll das? Will er uns verarschen oder will er uns beleidigen? Und George ist da auch eine ziemlich blasse Type. Er spielt besser Gitarre als John, aber seine Songs gefallen mir nicht. Wenn wir den ranließen, dann wären wir vielleicht Nummer 1 in der indischen Hitparade, aber in England gäbe es einen Käuferstreik. Aber auf Ringo kann man sich wenigstens verlassen. Der hat alle Hände voll am Schlagzeug zu tun und den Mund macht er sowieso kaum auf. Lieber Karl, bin froh, dass der in der Band ist und nicht noch so einer von der Sorte John. An mir bleibt alles hängen. Wenn ich die Einfälle nicht hätte, die würden ja die Lieder in Grund und Boden arrangieren. Paul? Ja? Was ist denn, George? Entschuldigen Sie, das ist unser Producer, George Martin. Guten Tag. Du, Paul, was du eben gesagt hast, ich meine, ich will mich nicht aufdrängen, aber meinst du das wirklich? Was meine ich wirklich? Ach, das mit dem Arrangieren. Ja, meinst du das wirklich ernst? Dass du das alles selbst arrangiert hast? Hier ist der Computer von EMI Records. Die Frage war, wer hat die Beatles-Musiken arrangiert? Analyse, Fragestellung inkorrekt. Wir verbessern. Statt Beatles-Musiken, Beatles-Songs. Analyse, Frage korrekt. Antwortvorrat vorhanden. Die Antwort erfolgt in 2 Sekunden. George Martin veredelte die Einfälle von John Lennon und Paul McCartney durch Anleihen bei E-Musik-Komponisten und durch elektronische Aufnahmetricks zu einer richtungweisenden Pop-Art. Das Streichquartett im Stück Eleanor Rigby und die 12-Tonreihe in Strawberry Fields Forever, Martins Einfälle. Das stimmt nicht. Wir hatten es im Kopf. Wir haben ihm bloß gesagt, was wir für Musiker brauchten und wie er die Geräte einstellen sollte. Die Echowirkungen, Stimmmultiplikationen, Klangmixturen auf der Sgt. Pepper LP, Martins Raffinesse. Für das Stück A Day in the Life kombinierte er 2 verschiedene Lennon-McCartney-Songs, ließ sie von 41 Symphonikern begleiten und überblendete für den berühmten Schlussakkord den Klang einer indischen Tambura mit Saitengeräuschen, die er im Innern eines Flügels erzeugte. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch selbst noch mit dem Büro der Londoner Symphoniker telefoniert. Für den Dampforgel-Effekt in For the Benefit of Mr. Kite drückte George Martin selbst die Tasten einer Hammond-Orgel und mischte die Tonspuren zahlreicher akustischer Orgelaufnahmen hinzu, die er zuvor durch Hallräume und Echokammern verfremdet hatte. Ich wollte die Orgel gar nicht haben, aber er hat sie uns aufgeschwätzt. Für den Filmsoundtrack Yellow Submarine schrieb Martin Orchesterpartituren im Beatles-Stil, die nach Meinung des Londoner Blattes Observer beinahe zu anspruchsvoll waren, um wahr zu sein. Na, da habe ich aber ganz andere Rezensionen gelesen. Ihr könnt das doch nicht alles abstreiten. Wir werden doch wohl genauso gut wie du wissen, was war. Nichts war so, wie es angeblich war. Es gibt nicht wenige Gerüchte, denen zufolge Martin auch einen Teil der Beatles-Songs komponiert haben soll. Das ist die Höhe. Ich hab diesen Scheißladen satt. Wie konnten wir uns bloß mit EMI bis 1976 einlassen? Wir müssen ja unseren Verstand im Arsch gehabt haben. Diese Scheißbude. Voll von gichtigen Arschlöchern, die von Musik einen Scheiß verstehen. Und von unserer Musik noch nicht mal einen Scheiß. Ich hab den Laden satt. Ich hab den Mistladen satt. Mir stinkt alles. Dieses ganze Apple-Unternehmen ist doch ein einziger Schwindel. Nichts läuft. Die Boutique ist pleite gegangen. Eine 250.000 Dollar haben wir da reingesteckt. Und was haben wir von dem Geld gesehen? An allen Ecken und Enden sind wir beschissen worden. Aber man lässt sich ja in jeden Scheißdreck reinreden. Weil John verrückt nach Elektronik ist, muss natürlich eine Elektroniktype her, der an so einen Scheiß andreht wie elektrische Äpfel und flimmernde Spielwürfel. Und mit Magical Mystery Tour haben wir uns ja auch mächtig reingesäbelt, weil keiner für den Film Ideen hatte. Ich muss daran. Ich muss immer an alles ran. Wenn die mich nicht hätten, dann kann ich ja gleich alles alleine machen und muss mich nicht dauernd mit Leuten um jeden Scheißdreck kabbeln. Es ist schon so weit gekommen, dass mir jede Aufnahmesession stinkt. Jeder weiß jetzt plötzlich irgendwas und schleppt seine ach so tollen Songs an. Hinterher bleibt's dann doch an John und mir hängen. Oder ganz an mir, da John ja jetzt diese schlitzäugige Kuda hat. Ach, mich kotzt das alles an! In jede Scheiße ist mal für die anderen geritten. Erst George mit seinem Indien-Tick, auf den wir alle da prompt reingefallen sind, und dann John mit seiner politischen Macherei. Und jetzt dann diese Yoko, die ja ganz geil drauf ist, sowas wie ein fünfter Beatle zu werden. Nee, nee, aber dann nur über meine Leiche. Eher lasse ich den ganzen Laden auffliegen. Wenn's nichts mehr nützt, dass ich noch für die Beatles gerade stehe, dann sollen doch den Leuten ihre Idole um die Ohren fliegen. Ich habe alles erreicht. Ich habe alles gesehen, alles gefühlt, alles geträumt. Ich habe die Sonne über den Bergen Nepals gesehen, und es war die gleiche Sonne, die viel zu früh über den Dächern Liverpools aufgegangen ist. Ich habe mir die Augen gerieben, bin barfuß auf die kalten Dielen getreten und habe zum Fenster hinausgeschaut. Die Häuser ließen ihre Dächer wie große, traurige Vögel mit matten Flügeln herabhängen. Die Straßen kauerten sich wie müde Tagelöhnerinnen. Ich habe Goldstaub unter meinen Fingernägeln und in meinem Haar gehabt. Und es fühlte sich nicht anders an als die schwarzbraune Erde auf dem Fußballfeld, die einem von den Stiefeln eines guten Mittelstürmers in die Augen spritzte. Ich habe Mädchen gehabt, die konnten jeden Tag 5-mal in Lavendel baden. Deren Augen glänzten mit den Schätzen von Tiffany's um die Wette. Aber immer wenn ihre makellosen Zähne im Kristalllicht strahlten, musste ich an Jeannie denken, die mich damals an der Matthew Street ausgelacht hatte, weil mir das Geld fehlte, um sie zu Fisch und Chips einzuladen. Ich wollte nie wieder arm sein. Es sollte nie wieder jemand über mich lachen. Ich wollte nie wieder unter den Flügeln großer, trauriger Vögel aufwachen. Ich habe London gesagt und die Antwort war New York. Ich habe um einen Tropfen Hitparadenöl gefleht und die Antwort war ein Regen von Goldplatten. Ich habe von einer Schlagzeile geträumt und die Antwort waren Bücher. Ich habe an ein Mädchen gedacht und die Antwort waren Fanclubs. Ich bin Paul im Glück. Ich bin da, wo ich endlich hingehöre. Und keiner wird mehr sagen, schmutziger, unrasierter Gitarrenlümmel aus den Slums. Sie werden meine Koffer tragen, sich nach meinem Trinkgeld sehnen und daheim ihren Kindern von den unvergesslichen 10 Minuten mit mir im Fahrstuhl berichten. Vielleicht hatte John mit seinem Zynismus recht. Irgendwie sind wir größer als Jesus. Ich bin am Ziel. Und alle sollen es mir bestätigen. Direktoren, Minister, Könige, Kirchenfürsten. Gott, das Universum. Ich gehöre dem Universum. Ich bin endlich da, wo immer Frieden ist. Ich habe alles erreicht. Die Zeichen sagen es. Die Zeichen sagen was? Es gibt untrügliche Hinweise. Auf was? Paul ist tot. Paul ist tot. Paul ist tot. Sie haben es uns mitgeteilt. Wie denn? Die Platte. Was ist mit der Platte? Wenn du sie rückwärts spielst, ja, dann hörst du das Geräusch eines Autounfalls. Eines Autounfalls? Und wenn du auf die Plattenhülle schaust... Ja, ich sehe die 4. Nein, schau nach links hinter die 4. Was siehst du am Straßenrand? Einen gelben Volkswagen. Lies die Zulassungsnummer. 28 EF. 28 EF. 28 WEN. Was sagt er das? Du meinst... Ja, er wäre 28, wenn er noch lebte. Aber erst auf dem Bild. Ja, aber schau ihn dir genau an. Er ist barfuß und er hat die Augen geschlossen. Ich weiß, was das heißt. Sag es uns. In Italien werden die Toten in ihrem schönsten Soldatsanzug barfuß aufgebahrt. Paul hat einen Anzug an. Und er ist barfuß. Und John trägt einen weißen Anzug. Das ist in manchen Ländern die Farbe der Trauer. Aber wenn er tot ist, wieso ist er dann auf dem Bild? Der Wettbewerb. Was für ein Wettbewerb. Es gab vor Jahren einen Wettbewerb. Wer sieht Paul am ähnlichsten? Ja, und? Der Sieger wurde nie bekannt gegeben. Es ist bewiesen. Was ist bewiesen? Alles, dass Paul tot ist. Ein Student aus Michigan hat die Analysen gemacht. Analysen? Er weiß es jetzt. Paul ist 1966 bei einem Autounfall gestorben. Die Platte, rückwärts. Genau. Die letzte Rille von Abbey Road sagt noch mehr. Sie sagt noch mehr? Ja, sie sagt, wenn wenn man sie vorsichtig mit einer bestimmten Geschwindigkeit rückwärts spielt. Was sagt sie denn? Sie sagt, komm hoch zu mir. Nein. Und die Stimme? Die Stimme? Die Stimme von Paul auf Abbey Road ist anders. Sie ist tiefer. Das ist die Stimme des anderen. Paul ist tot. Paul ist tot. Paul ist tot. Wenn ich wirklich tot wäre, wäre ich der Letzte, der es wüsste. Paul denn wirklich gestorben? Nein, das waren alles nur Einbildungen. Bitte, liebe gute Fee, erzähl uns etwas über Paul McCartney. Also gut, Kinder. Aber das ist eine lange Geschichte. James Paul McCartney wurde am 18. Juni 1942 in Liverpool als Sohn eines Baumwollhändlers geboren. Und zwar auf der Privatstation des Walton Hospitals, wo seine Mutter als Krankenschwester arbeitete. Der kleine Junge hatte große Augen und lange Wimpern. Ein hübsches Kerlchen, sagten die Leute. Er wird bald allen Mädchen das Herz brechen. Bruder Michael, der 2 Jahre jünger ist, findet Paul nicht so hübsch und nennt ihn Fatty, das heißt Dickerchen. Auf Vaters Wunsch soll Paul Chorknabe der Kathedrale von Liverpool werden. Aber beim Vorsingen markiert Paul Stimmbruch. 13 Jahre ist er alt, da stirbt seine Mutter an Krebs. Paul sucht Trost bei der Gitarre, die ihm der Vater kaufte. Er klammerte sich ganz besessen an sie. Inzwischen ist er von der Volksschule auf das Liverpool-Institut übersiedelt und die Nachbarskinder nennen ihn College Pudding, weil er der Einzige in der tristen Gegend ist, der eine höhere Schule besucht. Der 14-Jährige wird vom sich gewaltig ausbreitenden Rock'n'Roll-Fieber gepackt. Am 15. Juni 1956 bringt ihn ein Schulfreund mit John Lennon zusammen. Und Paul wird Gitarrist bei Johns Gruppe The Quarrymen. Das kommt seinem Interesse für Mädchen sehr entgegen. Er trägt mit Vorliebe ganz enge weiße Röhrenhosen und schwarze Jackets. Mit 16 will er Schauspieler werden. Mit 18, nach der Rückkehr vom ersten Gastspiel der Silver Beatles in Hamburg, ist er Beifahrer auf einem Lastwagen, der Eilgüter in Liverpools Hafengegend zustellt. Nach einigen Wochen versucht er es mit John Lennon, George Harrison und Co. aufs Neue. Er ist der Typ, den die Mädchen mit nach Hause nehmen wollen, um für ihn Hühnersuppe zu kochen und Pullover zu stricken. Nach dem Tod des Managers Epstein zeigt sich Paul als fleißiger Boss der Gruppe. Unsere Lieder sind voll von Zufällen. Wir denken, schreiben, sehen nach, was den anderen so einfällt und peng, das Puzzlespiel ist fertig. Du sagst Hello und ich sag Goodbye. Ich sag Goodbye und ich sag Hello. Ach, jeder soll alles und jedes so interpretieren, wie er mag, mir ist das egal. Aber wenn da einer ankommt und sagt, Can't Buy Me Love handelt von der Nutte, dann reicht's mir. Das geht zu weit. Komm, gib mir deine Hand. La, la, la. Komm, gib mir deine Ha-ha-Hand. Dahin möchten wir wieder zurück. Zur Einfachheit. Es gibt nichts Einfacheres als Love Me Do. Komm, hab mich lieb, das heißt es eben. Ich habe damals die Schule geschwänzt, glaube ich, um mit John dieses Lied zu schreiben, als wir anfingen. Sie liebt dich. Yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich. Yeah, yeah, yeah. Unsere Liebe macht uns beide schrecklich froh. Jojo war ein Mann, der glaubte, er wäre einzig. Doch er wusste, lange hielt er das nicht aus. No, no, no. Jojo dampfte ab aus Tucson, Arizona, fand in Kalifornien Gras. Gras? Schieß ab zurück. Schieß ab zurück. Schieß ab zurück, wo dein Zuhause ist. Zuhause ist. Schieß ab zurück. Schieß ab zurück. Schieß ab zurück, wo dein Zuhause ist. Mach doch, Jo. Loretta Martin, unsere Süße, dachte, sie wäre ein Fräulein. Doch sie war nur ein anderer Kerl. Oh, mein Dear. Die Girls um sie, die wussten, die war lange fällig. Sie nahm sich's, wie sie's kriegte, das fiel ihr nicht schwer. No, no, no. Zieh ab, Loretta, wo du hingehörst. Zieh ab, Loretta. Aber Dalli, deine Mutter wartet auf dich. Hochhackig und tief ausgeschnitten. Na, Loretta, schieb deine Schenkel ans Gaspedal. Ich nehm dich ein bisschen mit. Zieh ab. Das Schlimmste ist ja, dass im Pop- und Schallplattengeschäft so viele Leute am Drücker sitzen, die keine Ahnung davon haben. I'll give you all I've got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, no, no, no. Wer will über Gott schreiben? Ich nicht, ich bestimmt nicht. Es waren sowieso falsche Götter, vor denen wir schon im ersten Gebot gewarnt haben. Die Beatles werden immer Rodgers und Hammerstein im Rock bleiben. Bloß weil ihr die Totenrede von König Lear hört, weil ihr hört, turn mich an, toter Mann, weil ihr hört, ich habe Paul beerdigt, weil ihr das Geräusch von Autowracks und Flammen hört, weil ihr hört, du sagst Hello, ich sag Goodbye, weil die Nummer 9 die Nummer des Todes ist, weil das OPD-Zeichen auf dem Ärmel so viel bedeutet wie offiziell für tot erklärt, weil ihr hört, haha, Paul ist tot, weil ihr Hände über Pauls Kopf seht und Zeichen vor seinem Gesicht, die sagen, ich war, weil Paul eine schwarze Rose trägt, weil Paul nach vorn schaut und die anderen nach hinten und 28 if, weil er blew his mind out in a car, weil. Bedeutet das alles, dass er gestorben ist? Nein, es bedeutet, dass du gestorben bist. Du da, wie du die ganze Nacht an deiner Stereoanlage gehangen hast und auf weitere Hinweise gelauert hast. Du in deiner Radiostation, die zu Pauls Friseur umschaltet, um nachzuprüfen, ob es immer noch derselbe Paul ist. Du, du sterbliche Halbstarkentype, du bist gestorben. Natürlich hat es Spaß gemacht, solange es okay war. Wenn die Leute sagen, alle ihre Ambitionen als Beatles sind erfüllt, sie haben doch nun wirklich alles unternommen, sie haben in jedem Land der Welt gespielt, was ist das für ein Gefühl? Dann muss ich immer sagen, es ist das gleiche Gefühl, das ich hatte, als ich mir noch 5 Pfund für eine Gitarre zusammensparen musste. Es ist wieder ein Anfang da. Es gibt kein Ende. Ich weiß, ich brauche ein neues Instrumentarium an Maßstäben. Und das neue Instrumentarium an Maßstäben muss den Maßstab einschließen, dass es keine Maßstäbe gibt. Über Heim, Familie und Liebe will er nur noch singen. Singen die anderen Beatles mit ihm? Nein, Kinder. Paul hat sich von ihnen getrennt und geht seinen eigenen Weg. Er muss zu sich selbst finden. Er muss erkennen und er hat erkannt, dass ein Beatle-Sein nicht das ganze Leben ist. John sagt, dass ich nie mehr gekonnt habe, als ein Lied wie Yesterday zu schreiben. Er und ich wissen, dass es nicht wahr ist. Ein begabter junger Musiker sucht seinen Weg aus dem Irrgarten an Enttäuschungen, Missverständnissen und Irrtümern. An seiner Seite eine junge, energische Frau, die ihn liebt. Es ist so gut, mit meiner Frau Musik zu machen. Sie spielten Platten ein mit einer kleinen Kapelle, die sie Wings nannten. Es gab viele böse Kritiker, die mochten diese Lieder gar nicht und schalten Paul naiv. Aber Paul blieb sich treu. Wir haben 60 Acker, über 100 Schafe und 5 Pferde. Und wir verkaufen die Wolle. Ich schere die Schafe selber. Ein neues Leben zu beginnen. Haben wir nicht alle einmal, wenigstens einmal davon geträumt? Paul hat sich diesen Traum erfüllt. Er lebt sein Leben nach seinen Spielregeln, frei wie ein Vogel im Sommerwind. Ungebärdig wie ein Fohlen auf der Weide. Und doch in wunderbarer Fügung, wie ein treuer Hirte seiner Herde. Ein vorbildlicher Familienvater. Dort oben in Schottland gibt es für mich ein Zurück zur Natur. Die Luft ist so sauber und das Gras ist so grün. Als wir das letzte Mal in New York waren, ging ich im Central Park spazieren und überall auf dem Gras lag eine dichte Schmutzschicht. Ein Mann hat seinen Frieden gefunden. Wir wohnen ganz abgeschieden. Man braucht schon einen Land Rover, um dorthin zu kommen. Erst in diesem Sommer habe ich mir überhaupt eine Heißwasserleitung installieren lassen. Wir haben dort oben keinen Luxus. Die Kinder lieben dieses Leben. Und das Klima ist gar nicht so schlecht. Gute Nacht, Kinder. Schlaft gut. Und träumt schön. Gute Nacht, liebe gute Fee. Und vielen, vielen Dank für das schöne Märchen. Es war gut, wieder einmal bei Ihnen gewesen zu sein. Ich hoffe, Sie bald einmal wieder zu treffen. Paul McCartneys Musik hatte einmal eine unvergleichliche Mischung aus Kraft und Poesie, Autorität und Lyrizismus. Das ist nun Vergangenheit. Ich bin nur ein Mensch, müssen Sie wissen. The Beatles. Paul McCartney, Baby, You're a Rich Man von Barry Graves. Paul McCartney, Gerd Böckmann. John Lennon, Christian Brückner. George Harrison, Norbert Lange. Ringo Starr, Andreas Mannkopf. Linda McCartney, Uta Halland. Die Fee, Christa Rossenbach. Sowie Iris Hahnemann, Helga Kraus, Sabrina Maron, Ute Meinhardt, Michaela Pfeiffer, Lou Säuberlich, Inge Sievers, Alfred Behrens, Hubertus Bengsch, Rainer Klute, Reinhard Koldehoff, Tobias Pagel, Oliver Rohrbeck, Arndt Schirmer und Manfred Schuster. Produziert und arrangiert von Walter Bachauer, Ulrich Gerhardt, Ingeborg Gerwin, Barry Graves und J.F. Schulz. Eine Sendung von Rias Berlin.